Und Jahwe sprach zu Aaron, du und deine Söhne und dein väterlicher Stamm sollt die Verfehlungen in Betreff der heiligen Dinge auf euch nehmen, du aber und deine Söhne sollt die Verfehlungen gegen eure Priesterpflichten auf euch nehmen. Aber auch deine Brüder, den Stamm Levi, deinen väterlichen Stamm, lass mit dir herantreten, dass sie sich dir anschließen und dich bedienen, während du mit deinen Söhnen vor dem Gesetzeszelte bist. Und zwar sollen sie die Geschäfte verrichten, die zu deiner und des ganzen Zeltes Bedienung erforderlich sind. Nur dürfen sie nicht herantreten an die heiligen Geräte und an den Altar, sonst müssten sie und ihr sterben. Und sie sollen sich an dich anschließen und die Geschäfte am Offenbarungszelte besorgen, den gesamten Dienst am Zelte, ein Fremder dagegen darf nicht zu euch herantreten. Ihr aber sollt die Geschäfte im Heiligtum und die Geschäfte am Altar besorgen, damit nicht nochmals ein Wüten über die Israeliten komme. Ich meinerseits habe eure Brüder, die Leviten, aus den Israeliten genommen als ein Geschenk für euch, als solche, die Jahwe zu eigen gegeben sind, damit sie den Dienst am Offenbarungszelte besorgen. Du aber und deine Söhne sollt eures Priesteramts warten in allen Angelegenheiten des Altars und drinnen hinter dem Vorhang, und sollt Dienst tun. Als einen geschenkweise verliehenen Dienst übergebe ich euch das Priestertum, der Fremde aber, der herantritt, soll mit dem Tode bestraft werden. Und Jahwe sprach zu Aaron, ich meinerseits überweise dir, was von meinen Hebeopfern aufzubewahren ist, von allen heiligen Gaben der Israeliten überweise ich sie dir und deinen Söhnen als Anteil, als eine allezeit fällige Gebühr. Folgendes soll dir von den hochheiligen Gaben, nach Abzug des zu Verbrennenden gehören, alle ihre Opfergaben an Speisopfern, an Sündopfern und an Schuldopfern, die sie mir als Ersatz darbringen, als Hochheilige sollen sie dir und deinen Söhnen gehören. An hochheiligem Orte sollst du sie verzehren. Alles, was männlich ist, darf sie verzehren, als etwas Heiliges sollen sie dir gelten. Und dies soll dir als Hebe von ihren übrigen Gaben zufallen, von allen Webeopfern der Israeliten, ich überweise sie dir und deinen Söhnen und Töchtern als eine allezeit fällige Gebühr, jeder, der rein ist in deiner Familie, darf es verzehren. Alles Beste vom Öl und alles Beste vom Most und Getreide, das Vorzüglichste davon, das sie Jahwe geben, das habe ich dir überwiesen. Die Erstlinge von allem, was in ihrem Lande ist, die sie Jahwe bringen, sollen dir gehören, jeder, der rein ist in deiner Familie, darf es verzehren. Alles Gebannte in Israel soll dir gehören. Alles, was den Mutterschoß durchbricht von allem, was man Jahwe darzubringen pflegt, es sei Mensch oder Vieh, soll dir gehören, nur musst du die menschliche Erstgeburt auslösen lassen und ebenso musst du die Erstgeburt eines unreinen Tiers auslösen lassen. Und was seine Auslösung betrifft, so sollst du ihn im Alter von einem Monat und darüber aufgrund der Schätzung für einen Betrag von 5 Sekeln heiliges Gewicht, den Sekel zu 20 Gera gerechnet, auslösen lassen. Dagegen darfst du die Erstgeburt eines Rindes oder Schafs oder einer Ziege nicht auslösen lassen, sie sind heilig. Ihr Blut sollst du an den Altar sprengen und ihr Fett in Rauch aufgehen lassen als ein Jahwe dargebrachtes Feueropfer lieblichen Geruchs. Ihr Fleisch aber soll dir gehören, wie die Webebrust und die rechte Keule soll es dir gehören. Alle Hebeopfer von den heiligen Gaben, welche die Israeliten Jahwe als Hebe abgeben, überweise ich dir und deinen Söhnen und Töchtern als eine allezeit fällige Gebühr. Ein für alle Zeiten gültiger Salzbund ist dies vor Jahwe für dich und für deine Nachkommen. Und Jahwe sprach zu Aaron, du sollst in ihrem Lande keinen Erbbesitz haben und sollst keinen Anteil unter ihnen besitzen, ich bin dein Anteil und dein Erbbesitz inmitten der Israeliten. Wohl aber überweise ich den Söhnen Levis alle Zehnten in Israel als Erbbesitz für den Dienst, den sie verrichten, den Dienst am Offenbarungszelt. Die Israeliten aber dürfen fortan nicht mehr an das Offenbarungszelt herantreten, da sie sonst Sünde auf sich laden und umkommen würden. Vielmehr die Leviten haben den Dienst am Offenbarungszelte zu verrichten und haben die Verfehlungen jener auf sich zu nehmen, Kraft einer allezeit, von Geschlecht zu Geschlecht, für euch gültigen Satzung, aber Erbbesitz sollen sie unter den Israeliten nicht besitzen. Denn ich überweise den Leviten die Zehnten der Israeliten, die sie an Jahwe als Hebeopfer abgeben, zum Erbbesitz, darum habe ich in Bezug auf sie verordnet, dass sie keinen Erbbesitz unter den Israeliten besitzen sollen. Und Jahwe redete mit Mose also, den Leviten aber sollst du sagen und sie anweisen, wenn ihr von den Israeliten den Zehnten in Empfang nehmt, den ich euch als Abgabe von jenen zum Erbbesitz überwiesen habe, so sollt ihr von ihm ein Hebeopfer für Jahwe abgeben, einen Zehnten vom Zehnten. Dieses euer Hebeopfer wird euch angerechnet werden wie Getreide von der Tenne und Überfluss von der Kelter. Ebenso sollt auch ihr von allen euch zufallenden Zehnten, die ihr von den Israeliten in Empfang nehmt, ein Hebeopfer für Jahwe abgeben, und zwar sollt ihr davon das für Jahwe bestimmte Hebeopfer Aaron, dem Priester, übergeben. Von allen euch zufallenden Gaben habt ihr stets ein Hebeopfer für Jahwe abzugeben, und zwar von allem Besten daran, als die von ihm zu entrichtende heilige Gabe. Sprich zu ihnen, wenn ihr so das Beste von ihm abgibt, so wird es den Leviten angerechnet werden wie Ertrag von der Tenne und Ertrag von der Kelter. Ihr dürft ihn an jedem Orte verzehren, ihr und eure Familie, denn er ist euer Lohn für euren Dienst am Offenbarungszelt. Und ihr werdet seinethalben keine Sünde auf euch laden, wenn ihr nur das Beste von ihm abgibt, und werdet die heiligen Gaben der Israeliten nicht entweihen und nicht umkommen.